Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, denn morgen ist mein Hochzeitstag. Tritt näher, Herr Oluf, komm tanzen mit mir. Ein Hemd von Seiden schenk ich dir, ein Hemd von Seiden so weiß und fein, meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen ich mag, denn morgen ist mein Hochzeitstag. Tritt näher, Herr Oluf, komm tanzen mit mir, einen Haufen Goldes schenke ich dir. Einen Haufen Goldes nähm ich wohl, doch tanzen ich nicht darf noch soll. Und willst du, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir, soll Seuch und Krankheit folgen dir. Sie tät ihm geben einen Schlag aufs Herz, sein Lebtag fühlt er nicht solchen Schmerz. Drauf tät sie ihn heben auf sein Pferd. Reit heim zu deinem Fräulein wert. Und als er kam vor Hauses Tür, seine Mutter zitternd stand dafür. Sag an, mein Sohn, und sag mir gleich, wovon bist du so blass und bleich? Und sollte ich nicht sein, blass und bleich, ich kam in Erlenkönigs Reich. Sag an, mein Sohn, so lieb und traut, was soll ich sagen deiner Braut? Sag ihr, ich ritt in den Wald zur Stund, zu proben allda mein Ross und Hund. Frühmorgens, als der Tag kaum war, da kam die Braut mit der Hochzeitsschar. Sie schenkten Met, sie schenkten Wein. Wo ist Herr Oluf, der Bräutigam mein? Herr Oluf ritt in den Wald zur Stund, zu proben allda sein Ross und Hund. Die Braut hob auf den Scharlach rot, da lag Herr Oluf und war tot. Ende von Herr Oluf, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe, gelesen für LibriVox.org. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Ende von Erlkönig, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der frohe Wandersmann von Josef von Eichendorff, gelesen für LibriVox.org. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Ende von Der frohe Wandersmann. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Claudia Salto. Ein feste Burg ist unser Gott von Martin Luther. Gelesen für LibriVox.org. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausame Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unser Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesu Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein ander Gott, das Feld muß er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan, mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben. Ende von Ein feste Burg ist unser Gott. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Claudia Salto. Der Panther von Rainer Maria Rilke, gelesen für LibriVox.org. Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ende von Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Malone. Des Bacchus Wegenlied von Wilhelm Müller, gelesen für LibriVox.org. Gute Ruhe, gute Ruhe, tu die Augen zu. Wanderer, du müde, du bist zu Haus. Die Treue ist hier, sollst liegen bei mir, bis das Meer will trinken die Bächlein aus. Will betten dich kühl auf weichem Pfühl, in dem blauen, kristallenen Kämelein. Heran, heran, was wiegen kann, woget und wieget den Knaben mir ein. Wenn ein Jagdhorn schallt aus dem grünen Wald, will ich sausen und brausen wohl um dich her. Blickt nicht herein, blaue Blümelein, ihr macht meinem Schläfe die Träume so schwer. Hinweg, hinweg von dem Mühlensteg, böses Mäglein, dass ihn dein Schatten nicht weckt. Wirf mir herein dein Tüchlein fein, dass sich die Augen im Halte bedeckt. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht, und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Ende von des Baches Wiegenlied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Malone. Wer weiß wo, von Detlef von Lilienkron, gelesen für LibriVox.org. Auf Blut und Leichen, Schutt und Qualm, auf rostzerstampften Sommerhalm die Sonne schien. Es sank die Nacht, die Schlacht ist aus, und mancher kehrte nicht nach Haus, einst von Kolin. Ein Junker auch, ein Knabe noch, der heut das erste Pulver roch, er mußt dahin. Wie hoch er auch die Fahne schwang, der Tod in seinen Arm ihn zwang, er mußt dahin. Ihm nahe lag ein frommes Buch, das stets der Junker bei sich trug am Degenknauf. Ein Grenadier von Befern fand den kleinen, erdbeschmutzten Band und hob ihn auf. Und brachte heim mit schnellem Fuß dem Vater diesen letzten Gruß, der klang nicht froh. Es schrieb hinein die Zitterhand, »Colin, mein Sohn verscharrt im Sand, wer weiß wo.« Und der gesungen dieses Lied, und der es liest, im Leben zieht noch frisch und froh. Doch einst bin ich, und bist auch du, verscharrt im Sand in ewiger Ruh, wer weiß wo. Ende von »Wer weiß wo«, gelesen von Carlsson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Herbstlich sonnige Tage von Emanuel Geibel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Herbstlich sonnige Tage. Herbstlich sonnige Tage, mir beschieden zur Lust, euch mit leiserem Schlage grüßt die atmende Brust. O, wie waltet die Stunde nun in seliger Ruh, jede schmerzende Wunde schließet leise sich zu. Nur zu rasten, zu lieben, still an sich selber zu bauen, fühlt sich die Seele getrieben und mit Liebe zu schauen. Und so schreit ich im Tale, in den Bergen, am Bach, jedem segnenden Strahle, jedem Verzehrenden nach. Jedem leisen Verfärben lausch ich mit stillem Bemühen, jedem Wachsen und Sterben, jedem Welken und Blühen. Selig lern ich es spüren, wie die Schöpfung entlang Geist und Welt sich berühren zu harmonischem Klang. Was da webet im Ringe, was da blüht auf der Flur, Sinnbild ewiger Dinge ist's dem Schauenden nur. Jede sprossende Pflanze, die mit Düften sich füllt, trägt im Kelche das ganze Weltgeheimnis verhüllt. Schweigend blickt's aus der Klippe, spricht im Wellengebraus, doch mit heiliger Lippe deutet die Mus es aus. Ende von Herbstlich sonnige Tage. Ganz entsetzlich ungesund von Heinrich Heine, gelesen für LibriVox.org. Ganz entsetzlich ungesund ist die Erde und zugrund, ja, zugrund muss alles gehen, was hienieden groß und schön. Sind es alten Wahns Phantasmen, die dem Boden als Miasmen stumm entsteigen und die Lüfte schwängern mit dem argen Gifte? Holde Frauenblumen, welche, kaum erschlossen ihre Kelche, den geliebten Sonnenküssen, hat der Tod schon fortgerissen. Helden, trabend hoch zu Ross, trifft unsichtbar das Geschoss, und die Kröten sich beeifern, ihren Lorbeer zu begeifern. Was noch gestern stolz gelodert, das ist heute schon vermodert. Seine Leier mit Verdruß bricht entzwei der Genius. O, wie klug sind doch die Sterne, halten sich in sicherer Ferne von dem bösen Erdenrund, das so tödlich ungesund. Kluge Sterne wollen nicht Leben, Ruhe, Himmelslicht hier einbüßen, hier auf Erden, und mit uns elendig werden. Wollen nicht mit uns versinken in den Tweeten, welche stinken, in dem Mist, wo Würmer kriechen, welche auch nicht lieblich riechen. Wollen immer ferne bleiben vom fatalen Erdentreiben, von dem Klüngel und Geruddel, von dem Erdenkuddelmuddel. Mitleidsvoll aus ihrer Höhe schauen sie oft auf unser Wehe. Eine goldene Träne fällt dann herab auf diese Welt. Ende von Ganz entsetzlich ungesund von Heinrich Heine. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Rebecca Braunert-Plankert. Seraphine von Heinrich Heine. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Seraphine. 1. Wandle ich im Wald des Abends, in dem träumerischen Wald, immer wandelt mir zur Seite deine zärtliche Gestalt. Ist es nicht dein weißer Schleier, nicht dein sanftes Angesicht? Oder ist es nur der Mondschein, der durch Tannendunkel bricht? Sind es meine eigenen Tränen, die ich leise rinnen hör? Oder gehst du, Liebste, wirklich weinend neben mir einher? 2. An dem stillen Meeresstrande ist die Nacht heraufgezogen, und der Mond bricht aus den Wolken und es flüstert aus den Wogen. Jener Mensch dort, ist er närrisch oder ist er gar verliebet? Denn er schaut so trüb und heiter, heiter und zugleich betrübet. Doch der Mond, der lacht herunter, und mit heller Stimme spricht er: Jener ist verliebt und närrisch, und noch obendrein ein Dichter. 3. Das ist eine weiße Möwe, die ich dort flattern sehe, wohl über die dunklen Fluten. Der Mond steht hoch in der Höhe. Der Haifisch und der Roche, sie schnappen hervor aus der See. Es hebt sich, es senkt sich die Möwe, der Mond steht hoch in der Höhe. O liebe, flüchtige Seele, dir ist so bang und weh, zu nah ist dir das Wasser, der Mond steht hoch in der Höhe. 4. Dass du mich liebst, das wußte ich hatte es längst entdeckt, doch als du's mir gestanden, hat es mich tief erschreckt. Ich stieg wohl auf die Berge und jubelte und sang, Ich ging ans Meer und weinte beim Sonnenuntergang. Mein Herz ist wie die Sonne, so flammend anzusehen, und in ein Meer von Liebe versinkt es groß und schön. Fünf. Wie neubegierig die Möwe nach uns herüberblickt, weil ich an deine Lippen so fest mein Ohr gedrückt. Sie möchte gerne wissen, was deinem Mund entquillt, ob du mein Ohr mit Küssen oder mit Worten gefüllt. Wenn ich nur selber wüsste, was mir in die Seele zischt, die Worte und die Küsse sind wunderbar vermischt. Sechs. Sie floh vor mir wie ein Reh so scheu, und wie ein Reh geschwinde, sie kletterte von Klipp zu Klipp, ihr Haar, das flog im Winde. Wo sich zum Meer der Felsen senkt, da hab ich sie erreichet, da hab ich sanft mit sanftem Wort ihr sprödes Herz erweichet. Hier saßen wir so himmelhoch und auch so himmelselig. Tief unter uns ins dunkle Meer die Sonne sank allmählich. Tief unter uns ins dunkle Meer versank die schöne Sonne, die Wogen rauschten drüber hin mit ungestümer Wonne. O, weine nicht, die Sonne liegt nicht tot in jenen Fluten, sie hat sich in mein Herz versteckt mit allen ihren Gluten. Sieben. Auf diesem Felsen bauen wir die Kirche von dem dritten Neuen Testament. Das Leid ist ausgelitten. Vernichtet ist das Zweierlei, das uns so lang betöret. Die dumme Leiberquälerei hat endlich aufgehöret. Hörst du den Gott im finstern Meer? Mit tausend Stimmen spricht er. Und siehst du über unserem Haupt die tausend Gotteslichter? Der heilige Gott, er ist im Licht und in den Finsternissen. Und Gott ist alles, was da ist. Er ist in unseren Küssen. Acht. Graue Nacht liegt auf dem Meere, und die kleinen Sterne glimmen. Manchmal tönen in dem Wasser lange hingezogene Stimmen. Dort spielt der alte Nordwind mit den blanken Meereswellen, die wie Orgelpfeifen hüpfen, die wie Orgelpfeifen schwellen. Heidnisch halb und halb auch kirchlich klingen diese Melodeien, steigen mutig in die Höhe, dass sich drob die Sterne freuen. Und die Sterne immer größer glühen auf mit Lustgewimmel, und am Ende groß wie Sonnen schweifen sie umher am Himmel. Zur Musik, die unten tönet, wirbeln sie die tollsten Weisen, Sonnennachtigallen sind es, die dort oben strahlend kreisen. Und das braust und schmettert mächtig, Meer und Himmel hör ich singen, und ich fühle Riesenwollust stürmisch in mein Herze dringen. Neun. Schattenküsse, Schattenliebe, Schattenleben wunderbar. Glaubst du, Närrin, alles bliebe unverändert, ewig wahr? Was wir lieblich fest besessen, schwindet hin wie Träumereien, und die Herzen, die vergessen, und die Augen schlafen ein. Zehn. Das Fräulein stand am Meere, und es seufzte lang und bang, es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Elf. Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff wohl über das wilde Meer. Du weißt, wie sehr ich traurig bin und kränkst mich doch so schwer. Dein Herz ist treulos wie der Wind und flattert hin und her. Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff wohl über das wilde Meer. Zwölf. Wie schändlich du gehandelt! Ich hab es den Menschen verhehlet und bin hinausgefahren aufs Meer und hab es den Fischen erzählet. Ich lass dir den guten Namen nur auf dem festen Lande, aber im ganzen Ozean weiß man von deiner Schande. 13. Es ziehen die brausenden Wellen wohl nach dem Strand, sie schwellen und zerschellen wohl auf dem Sand. Sie kommen groß und kräftig, ohn Unterlass, sie werden endlich heftig. Was hilft uns das? 14. Es ragt ins Meer der Runenstein, da sitz ich mit meinen Träumen. Es pfeift der Wind, die Möwen schreien, die Wellen, die wandern und schäumen. Ich habe geliebt manch schönes Kind und manchen guten Gesellen. Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind, es schäumen und wandern die Wellen. 15. Das Meer erstrahlt im Sonnenschein, als ob es golden wär. Ihr Brüder, wenn ich sterbe, versenkt mich in das Meer. Hab immer das Meer so lieb gehabt. Es hat mit sanfter Flut so oft mein Herz gekühlet. Wir waren einander gut. 16. Gelesen von Hokus Pokus. Die Fahne im Friedhof von Hermann von Gilm. Gelesen für LibriVox.org. Im Heimwald an die edle Tanne hat sich ein junger Schütz gelehnt, die Brust gewölbt wie Siedemanne, die freie Luft der Berge dehnt. Er hat sich eine Fahne erschossen, es war sein letzter Meisterschuss. Die Kugel hat sein Lieb gegossen, er wusste, dass sie treffen muß. Die eine Hand im Gurt von Leder, die andere zerdrückt den Hut, dran klebt am Kiel der Spielhandfeder, ein Nelkenpaar wie trocknes Blut. Und achtlos liegt die Fahne am Boden und flattert übers Pfarrenkraut. So steht er da, der Mann im Loden, und denkt an seine tote Braut. Er denkt an jenes Gartengitter, das leicht ein Jäger übersprang. Er denkt der Zeit, wo sie zur Zither der Liebe süßes Trutzlied sang. Dort, wo des Abends Nebel fliegen, von kahlen Felsen überragt, hat sie die fichtenlüstern Ziegen von jungen Anflug weggejagt. Siehst du sie nicht darunter winken, im Rock von nelkenbraunem Zwillich? Sie lächelt, ihre Zähne blinken, wie junges Maiskorn in der Milch. Schlank wie das Fohlen von dem Hirsche, das Auge groß und bromberschwarz, der Mund süß wie die Spätbergkirsche und würzig wie das Fichtenharz. Es dunkelt schon, die Bienen tragen den letzten Honig aus dem Klee, des Waldes Rosen gehen und schlagen sich Zelte auf im Gletscherschnee. Und mit dem Büchsensack von Juchten und mit der Fahne Gold gestickt, springt jetzt der Schütz hinab die Schluchten, wie eine Gemse, die erschrickt. Es führt ein Weg mit feinem Kiese, bedeckt zu einem Gitter hin. Kein Garten ist's und keine Wiese, doch gibt es Gras und Blumen drin. Die Türe offen, gestern heute, als wagte sich dahin kein Dieb, und drinnen schlafen so viele Leute, und drinnen schläft der Schützenlieb. Dort pflanzt er auf des Grabes Hügel die Fahnen geschmückt mit Rosmarin und flieht dahin, als hätt die Flügel der Lüftekönig ihm geliehen. Vergebens forscht man in der Runde nach dem entflohenen Tag für Tag. Die Fahne im Friedhof gibt wohl Kunde, dass er nicht wiederkehren mag. Ende von Die Fahne im Friedhof. Diese Aufnahmen sind in der Public Domain. Gelesen von Old Zack. Lorelei, die Zauberin von Clemens Brentano. Gelesen für LibriVox.org. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin, die war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Der Bischof ließ sie laden vor geistliche Gewalt und mußte sie begnaden, so schön war ihr Gestalt. Er sprach zu ihr gerühret, »Du arme Lorelei, wer hat dich denn verführet zur böser Zauberei?« »Herr Bischof, lasst mich sterben, ich bin des Lebens müd, weil jeder muß verderben, der mir ins Auge sieht. Mein Augen sind zwei Flammen, mein Arm ein Zauberstab, o legt mich in die Flammen, o brechet mir den Stab. Ich darf nicht länger leben, ich liebe keine mehr, den Tod sollt ihr mir geben, drum kam ich zu euch her. Mein Schatz hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, ist fort von hier gezogen, dort in ein fremdes Land. Die Augen sanft und milde, die Wangen rot und weiß, die Worte still und milde, das ist mein Zauberkreis. Ich selbst muß drin verderben, das Herz tut mir so weh, vor Schmerzen möcht ich sterben, wenn ich mein Bildnis seh. Drum lasst mein Recht mich finden, mich sterben wie ein Christ, denn alles muß verschwinden, weil er nicht bei mir ist. Drei Ritter lässt er holen, bringt sie ins Kloster hin, geh, Lore, Gott befohlen, sei dein berückter Sinn. Du sollst ein Nennchen werden, ein Nennchen schwarz und weiß, bereite dich auf Erden zu deiner Todesreis. Zum Kloster nun sie ritten, die Ritter alle drei, und traurig in der Mitten die schöne Lorelei. O Ritter, lasst mich gehen, auf diesen Felsen groß, ich will noch einmal sehen, nach meines liebsten Schloss. Der Felsen ist so jäh, so steil ist seine Wand, da klimmt sie in die Höhe, bis daß sie oben stand. Die Jungfrau sprach, da gehet ein Schifflein auf dem Rhein, der in dem Schifflein stehet, da soll mein Liebster sein. Mein Herz wird mir so munter, es muß mein Liebster sein. Da lehnt sie sich hinunter und stürzet in den Rhein. Ende von Lorelei, die Zauberin. Diese Aufnahmen sind in der Public Domain. Gelesen von Old Zack. Die Sinnsprüche Omas des Zeltmachers. Rubaiyat i Oma i Khayyam. Aus dem Persischen übertragen von Friedrich Rosen, Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlaganstalt, 1909. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vergänglichkeit. Des Lebens Karawanen sieht mit Macht dahin, und jeder Tag, den du verbracht ohne Genuss, ist ewiger Verlust. Schenk ein, Saki, es schwindet schon die Nacht. Weißt du, warum bei jedes Horatschein der Hand dich schrecht durch sein eindringlich Schrein? Weil wieder eine Nacht vom Leben schwand, und du schläfst sorglos in den Tag hinein. Unter des Mondes wechselvollem Licht, das Schicksal uns kein Morgenrauch verspricht, drum trinkt den Schein des Monds, denn mancher Mond blickt auf der Erde einst und sieht uns nicht. Geschlechte sind erglüht wie helle Funken, haben gelebt, geliebt, gehasst, getrunken. Sie leerten hier ein Glas und sind verlöscht, sind in den Staub der Ewigkeit versunken. Die golden Lichter, die am blauen Weltrad gehen, haben sich viel gedreht und werden viel sich drehen. Und wir, im ewigen Kreislauf der Erscheinungen, kommen auf kurze Zeit, um wieder zu vergehen. Was hat dies Weltrad nicht viel edles Blut vergossen, wie manche Blume welkt, die kaum der Erd entsprossen? Verlass dich, Knabe, nicht auf deine Jugendglanz, wie manche Knospe fiel, ehe sie noch ward erschlossen. In diesem Garten, der ersticht das Gute, bring ich mein Leben hin mit trüben Mute, so wie die Knospe ist mein Herz beengt und wie die Tulpe rot von eignem Blute. Die Rose, die in meinem Garten stand, sprach, ich bin Josef, aus Ägyptenland. An welchem Zeichen, frag ich, kenn ich das? Sie sprach, an meinem blütigen Gewand. Was hab ich denn von all des Lebens Plagen? Nichts. von aller meinem Mühe davongetragen? Nichts. Was nützt mir's, daß ein Licht ich war, wenn ich verbrannt? Was nützt das Glas Djemschids, wenn's doch zerschlagen? Nichts. All unser Leben und Streben, was taugt's? Und all unser Wirken und Weben, wer braucht's? Im großen Schicksal offen verbrennt so vieles Edle und Gute, wo raucht's? Wenn längst wir nicht mehr sind, wird sich dies Weltrad drehen, wenn unsere Spuren längst im Sand der Zeit verwehen. Eins waren wir noch nicht, uns hat nichts ausgemacht, wenn eins wir nicht mehr sind, wird's auch noch weitergehen. Was kann das Leben uns denn nun noch weiter frommen? Was es uns etwa bringt, wird uns auch gleich genommen. Wüssten die Ungeborenen nur, wie wenig wir von Leben ziehen, sie würden nicht erst kommen. War einst ein Schloss, das bis zum Himmel ragte, vor dessen Mauern König stolz verzagte, auf dessen Trümmern klagt jetzt des Täubchen Ruf, der klingt, als ob's nur wo, wo, wo, wo, fragte. Ein Vogel saß einst auf dem Wall von Thys, vor ihm der Schelmkönig Kaikewuss, und klagte immerfort, Obsus, Obsus, wo bleibt der Glocken und der Pauken Gruß? Der Töpfer in der Werkstatt stand und formte einen Krug Gewand, den Deckel aus eines Königs Kopf, den Henkel aus eines Bettlers Hand. O Töpfer, nimm dich etwas mehr in Acht, behandle deinen Ton mit mehr Bedacht. Du hast vielleicht den Finger Feriduns und Sirisses Hand mit auf dein Rad gebracht. Einst schwebte dieser Krug, wie ich, in Liebesbangen, in dunkle Lockennetz war er, wie ich, gefangen. Und was am Hals des Krugs als Henkel du erblickst, war eine Hand einst, die der Liebsten Hals umfangen. Gestern zerschlug ich meinen Krug mit Wein in meine Trunkenheit an einem Stein. Da sprach des Kruges Scherbe, »Wie du bist, war ich, und wie ich bin, wirst du einst sein.« Was predigst du vom Fasten und vom Beten? Statt zur Moschee lasst uns ins Weinshaus treten. Füll Krug und Beche, eh sie deinen Staub, Kajam zu Krügen und zu Bechern kneten. O komm, Geliebte, komm, es sinkt die Nacht, verscheuche mir durch deine Schönheit Pracht des Zweifels dunkel. Nimm den Krug und trink, ehe man aus unserem Staube Krüge macht. Dort auf dem Wiesegrün, vom Bach umflossen, sind tausend prächtig Blumen aufgeschossen. Tritt leise auf das Grün, wer weiß, ob's nicht aus einer blumenwangigen Staub entsprossen. Wo aus der Erde Tulpenrott entsprossen, ist sicher eines Königs Blut geflossen, und wo ein Weilchen aus der Erde blicht, hat einst ein holdes Auge sich geschlossen. Nimm an, dein Leben sei ganz nach Wunsch gewesen. Was dann? Und wenn das Lebensbuch nur ausgelesen, was dann? Nimm an, du lebtest in Freuden 100 Jahr. Nimm meinethalb an, es seien 200 gewesen. Was dann? Und lebtest du 300 Jahr und drüber noch hinaus, aus dieser Karawanserei mußt du einst doch hinaus. Ob du ein stolzer König warst oder ob Bettelarm, das kommt an jenem letzten Tag auf selber doch hinaus. Von allen, die den weiten Weg gemacht, hat keine Nachricht noch zurückgebracht. Lass nur nichts liegen in dieser Herbergswelt, nie kehrt zurück, wer sich erst aufgemacht. Der Jugendbuch ist aus und war doch kaum begonnen. Kaum hat der Lenz geblüht, ist er auch schon verronnen. Ich merk nicht, wie sie kam, noch wie sie flog davon, die holde Nachtigall, die seit der Jugend wonnen. O Seltmacher, dein Leib gleicht einem Zelt, der Sultangeist nur kurzer Rast drin hält. Und wenn der Sultan sich zum Aufbruch schickt, dann kommt der Tod und bricht es ab, das Zelt. Welträtsel. Von dieser Erdenwelt scheid ich nun ab, die kurze Zeit lang mir ein Obdach gab. Von allen Rätseln war mir keins gelöst, und tausend Zweifel nehm ich mit ins Grab. Als ich noch in den goldenen Jugend stand, schien mir das Daseinsrätsel fast bekannt. Doch jetzt, am Schluss des Lebens, seh ich wohl, daß ich von allem nicht ein Wort verstand. Ich bin ein Falke, den sein kühner Flug hinauf zum Reich der ewigen Rätsel trug. Dort fand ich keinen, der sie mir enthüllt, und kehrt zur Erde wieder bald genug. Hoch überm Firmament such ich die Quelle von Vorbestimmung, Paradies und Hölle. Da sprach mein weiser Lehrer, Freund, in dir allein sind Kismet, Paradies und Hölle. Von dieses Weltrads Drehung verstand ich nichts, und außer Zweifeln drunter fand ich nichts. Im Ringen nach Erkenntnis brach ich hin mein langes Leben, und doch erkannt ich nichts. Was diesen goldenen Dom in Unlauf einst gesetzt, und wie sein stolzer Bau ins Wanken kommt zuletzt, hat keines weisen Stein zu finden noch vermocht, und keine Waage noch, kein Maßstab abgeschätzt. Kein Mensch erklärt die Rätsel der Natur, kein Mensch setzt seinen Schritt nur aus der Spur, der seine Wesenart ihm vorschrieb, und es bleibt der größte Meister doch ein Lehrling nur. Von diesem Kreis, in dem wir hier uns drehen, kann ich nicht Anfangspunkt, nicht Endpunkt sehen. Noch keiner sagt mir, wo wir kamen her, und keiner weiß, wohin von hier wir gehen. Mit Schmerzen führst ins Dasein du mich ein. Das Leben gab mir nichts aus lauter Pein. Mit Widerstreben scheid ich. Sprich, was war der Zweck von meinen Kommen, Gehen und Sein? Was hat es dir genützt, daß ich gekommen? Was hilft's dir, wenn du einst mich fortgenommen? Ach, keines Menschen Ohr hat je vernommen, wozu von hier wir gehen, wozu hierher wir kommen. Als du das Leben schuftst, schuftst du das Sterben, uns, deine Werke, weißt du dem Verderben. Wenn schlecht dein Werk war, sprich, wenn trifft die Schuld, und war es gut, warum schlägst du in Scherben? Zuerst hat ich mein Ich noch nicht erkannt, zuletzt zerschneidest du das Bewusstseinsband. Da dies von Anfang deine Absicht war, was machst du mich erst mit mir selbst bekannt? Das Rätsel dieser Welt löst weder du noch ich, jene geheime Schrift liest weder du noch ich. Wir wussten beide gern, was jene Schleier birgt, doch wenn der Schleier fällt, bist weder du noch ich. Kannst Leben du der Welt Geheimnis fassen, würd's auch im Tod von diesem Hört nicht lassen. Was Leben du nicht fasst, wie willst du das erst fassen, wenn die Sinne dir erblassen? Die einen streiten viel um Glauben und Bekenntnis, die andern grübeln tief nach Wissen und Erkenntnis. So wird es gehen, bis einst der Ruf sie schreckt. Es fehlt so euch wie euch zur Wahrheit das Verständnis. Um Dogmen und Satzungen streiten die einen, die andern um Glauben oder verneinen. Wer sind nun die, denen die Wahrheit sich zeigt? Die Antwort ertönt, sie zeigt sich keinen. Der Weltgeheimnis wirst du nicht ergründen, das Wort, der keine fand, wirst du nicht finden. Schaff dir mit Wein ein Erdenparadies, ob's dort ein Paradies gibt, wird sich finden. Von allen, die auf Erden ich gekannt, ich nur zwei Arten Menschen glücklich fand, den, der der Welt Geheimnis tief erforscht, und den, der nicht ein Wort davon verstand. Lehre. In einem Arm den Krug, im andern den Koran, bald auf dem geraden Weg, bald auf verbotene Wann. So bin ich unter dem türkisch gewölbten Dom kein ganzer Heide und kein rechter Musulmann. Als Gott einst meinen Brei zurechtgegossen, ist Gut und Böses mit hineingeflossen. Drum kann ich wahrlich auch nicht besser sein, als er mich selbst einst in die Form gegossen. Nach Regeln der Vernunft zu leben, ist zwar ein gar vergeblich Streben, doch Meister Schicksals flinke Hand schlägt tüchtig zu und lehrt uns Leben. Durch Heuchelei kannst du das Volk belügen, was Gott dir schickt, darein mußt du dich fügen. Was du für List und Ränke auch ersinnst, was hilft's? Das Schicksal kannst du nicht betrügen. Der bin ich nicht, daß ich vorm Tode könnte beben, viel eher als vorm Tod bangt es mir noch vorm Leben. Gott hast das Leben mir geliehen, auf kurze Zeit, wenn er's zurück verlangt, bin ich's bereit zu geben. Die Großen, die Ämter all gepachtet und vom Begier nach Gold und Ehe verschmachtet, die sehen denn kaum als nen Menschen an, wer nicht, wie sie, nach Geld und Titeln trachtet. Die keinen Schritt jemals vom Weg gemacht, die bis zum Morgen nie die lange Nacht im Suche nach der Wahrheit durchgewacht und manchen Braven um Leib und Ehr gebracht. Das weise nur und edle in dein Haus, nimm vor dem Toren meilenweit Reis aus, reich dir ein weise Gift, so trink's getrost, reicht Gegengift ein Tor dir, gieß es aus. Der Menschen eitle Lust gleich einem bösen Hunde, der durch sein Lehrgebell uns stört zu jeder Stunde, fuchsartig schleicht und wie ein Hase schläft, mit Wurfestücke uns versetzt manch tiefe Wunde. Solche Verbote, wo es ausgeschlossen, daß man sie einhält, sind denn das nicht Possen? Ist das nicht so, als riefst du, umgedreht den vollen Beche, doch nichts ausgegossen? Du hast uns tausend Fallen aufgestellt und sprichst, verdammt ist der, der in sie fällt. Wir sündigen und tun doch dein Gebot, denn dein Gebot beherrscht die ganze Welt. O Herr, von Selbstgefälligkeit erlöse mich, lenk mich zu dir und von mir selbst erlöse mich. Solang ich nüchtern bin, kenn Gut und Böse ich, vergessen lass im Rausch du Gut und Böse mich. Als gestern mich mein Fuß ins Weinhaus trug, sah einen trunkenen Greis ich, den ich frug, fürchtest du dich nicht vor Gott? Er aber sprach, Gott ist ja gnädig, trink, du bist nicht klug. Khayyam, ob deine Sünden Last, was schämst du dich? Warum zu besserer Einsicht nicht bequemst du dich? Dem, der nicht sündigt, wird auch nicht versehen. Vergebung folgt der Sünde, drum was grämst du dich? Warum denn nur den Weltlauf angeklagt? Warum mit Glühbirn nur das Herz zernagt? Sei gute Dinge, denn man hat dich ja von allem Anfang nicht um Rat gefragt. Dass ich geboren ward, verdank ich deine Huld, mein hohes Alter deine Langmut und Geduld. Nach hundertjährigem Sündeleben will ich sehen, ob deine Gnade Größe oder meine Schuld. Ich hab auf deine Huld mich ganz und gar verlassen und deine leeren Weg seit manchem Jahr verlassen. Wo deine Gnade strahlt, ist ja doch alles gleich. Versäumt ist wie geschehen, getannt wie unterlassen. Der Böses du getan und Gutes unterlassen und dich auf Gottes Huld und Gnade hast verlassen. Glaub mir, trotz Gottes Huld ist doch am jüngsten Tag versäumt nicht gleich geschehen, getan nicht unterlassen. O hält mir fern des Lebens bange Sorgen, mein böses Tun halt vor der Welt verborgen. Lass heut mich glücklich sein, und was dir dann in deiner Gnade gut dünkt, tu mir morgen. O Frömmle, einen Wunsch nur mir erfülle, spar deinen guten Rat und schweig mir stille. Glaub mir, ich geh geradeaus, du siehst nur schief, drum lass mich gehen und kauf dir eine Brille. Zu dem Propheten sollt ihr gehen und sagen, es lässt Kajam dich grüßen und dich fragen, wie kommt's, dass saure Milch du mir erlaubt und dass ich süßem Weine soll entsagen? Geh zu Kajam und sagt, ich lass ihm sagen, ein Tor nur kann so unvernünftig fragen, den Weisen trifft ja nicht mein Weinverbot, allein dem Toren mußt ich ihn verzagen. Was heut hierher mich trieb, ich sag es unverhohlen, ich hat in der Moskeenen Bettenpich gestohlen, der ist jetzt alt und schlecht, drum kam ein seltner Gast, ich heute wieder her, den neuen mir zu holen. In Kirchen und Moskeen und Synagogen wird man und seine Seele Ruh betrogen. Doch dem, der der Natur Geheimnis ahnt, wird keine Angst vorm Jenseits vorgelogen. Kaba und Götzenhaus bedeuten Knechtung. Der Christenglocken hört, sie läuten Knechtung. Kirche und heilige Schnur und Rosenkranz und Kreuz, wahrlich, sie alle nur bedeuten Knechtung. Den ganzen Schöpfung letzte Zwecht sind wir, im welchen Auge sind die Sehkraft wir. Die ganze Welt ist wie ein großer Ring, wir sind der Edelstein des Ringes Zier. Der Tropfen weint, wie bin vom Meer ich weit, das Weltmeer lacht, vergeblich ist dein Leid. Sind wir doch alle eins, sind alle Gott, uns trennt ja nur das winstigen Pünktchen Zeit. War auch der Tugend Kleinod nicht das meine, stellt ich auch nicht in volle Sündenreine, so zweifl ich doch an deiner Gnade nicht, nannt ich doch niemals zwei das ewig Einer. Wein und Liebe. Da nun einmal das Glück den meidet, der Verstand hat, und da man Toren nur im Glücke stets gekannt hat. So trink, was den Verstand benimmt, und dann das Glück nicht Sympathie mit deinem Unverstand hat. Die Zeit des Frühtrunks rückt heran, o Schenke, zum Weinhaus führ mich hin wohlan, o Schenke. Was fruchtet jetzt noch frommer Rat, sei still, spar deine Sprüche und stoß an, o Schenke! Eh dich die Sorgen ganz erschlagen haben, sollst du an rosenfarbenen Wein dich laben. Du bist ja doch kein Gold, das man verscharrt, um es dann später wieder auszugraben. Mit Weltschmerz deine Seele plage nicht, um das, was einmal hin ist, klage nicht. An Wein und süßen Lippen lab dein Herz, und um den Wind dein Leben schlage nicht. Seit Mond und Venus ihre Bahnen gehen, hat man was Besseres nicht als Wein gesehen. Mich wundert's nur, daß jemand Wein verkauft, was kann er Besseres denn dafür erstehen? Der Koran sagt, im Paradies sei Wein der frommen Lohn und holde Mägdelein. Dann sei schon hier mir Leib und Wein erlaubt, wenn's droben doch dasselbe nur soll sein. Ich trinke nicht aus bloßer Lust um Sächen, noch um des Korans Lehre zu durchbrechen, nur um des Nichtseins kurzer Illusion, Das ist der Grund, aus dem die Weisen sehen. Der flüssige Ruben, der sich ergießt und lachend aus dem Hals der Flasche fließt, ist eines Herzens Blut, und der Kristall ist eine Träne, die ihn rings umschließt. Wenn du mit meinem Elend Mitleid hast, nimm von der Schulter mir der Sünden Last. Verzeih dem Vogt, der nach der Schenke strebt, verzeih der Hand, die nach dem Becher faßt. Ich nahm mir endlich vor, nüchtern und fromm zu sein, und in mein Herz sog nun voller Friede ein. Doch, ach, die Frömmigkeit zerschellt am ersten Krug, die Nüchternheit ertrank im ersten Becher Wein. An jedem Tag nehm ich mir vor aufs Neue, daß ich das Trinken lasse und bereue. Doch nun voll Rosenduft erschienen ist der holde Lenz, bereue ich meine Ruhe. Heut ist der holde Tag nicht warm und kalt auch nicht. Die Wolke wäscht der Welt ihr Blumenangesicht. Ich hör die Nachtigall, wie sie zu Rose spricht. Blüh auf und lieb und trink, eh dich der Herbstwind bricht. Was dir die Zukunft bringt, das frage nicht, und die vergangene Zeit beklage nicht. Allein das Bargeld Gegenwart hat Wert, nach dem, was war und sein wird, frage nicht. Mach's wie die Tulpe, schwing zum Neujahrsfest den Purpurkelch und bring des Jahresrest mit einer tulpenwangigen Maid dahin, eh dich der Schicksalsglut verwelken lässt. Ein Liederbuch, ein Brot, ein irdener Krug voll Wein, von Lamm ein Schenkelstück, und dann so ganz allein in weite Flur mit dir, du tulpenwange Maid, ein Sultan möchte wohl an meiner Stelle sein. O weh um jenes Herz, in dem kein Feuer brennt, das nicht die hehre Glut der Liebesonne kennt. Wer einen ganzen Tag ohne Liebe hingebracht, tut recht, wenn jenen Tag ernen Verlorenen nennt. Wahrhaft Verliebten ist schön und hässlich gleich, sie fragen nicht, ob Höhl, ob Himmelreich, ob ihre Kleidung Lumpen oder Samt, ihr Pfühl ein Bachstein oder Polster weich. Wenn ich einst sterbe, waschet mich mit Wein, ein lustiges Trinklied soll mein Grablied sein. Und wenn am jüngsten Tag man nach mir fragt, so sucht im Staub der Schenke mein Gebein. Schlussworte. Ich geh dahin und lass die Welt zurück im Streit, und hat von 100 Perlen doch kaum eine aufgereicht. Und ausgesprochen blieb so manches tiefe Wort, weil's doch niemals verstanden hätte meine Zeit. Oma, der Seltmacher, hat von früh bis spät an manchem Selt der Philosophie genäht, bis Schicksalsscherer sein Lebensseil ihm kappt und trödle Tod ihm und ein Nichts ersteht. Ende von Die Sinnsprüche Omas des Seltmachers von Friedrich Rosen, gelesen von Algy Pagh. Die Kartenlegerin von Adelbert von Chamisso, gelesen für LibriVox.org. Schlief die Mutter endlich ein über ihre Hauspostille? Nadel, liege du nun stille, nähen, immer nähen. Nein, legen will ich mir die Karten. Ei, was hab ich zu erwarten? Ei, was wird das Ende sein? Trüget mich die Ahnung nicht, zeigt sich einer, den ich meine. Schön, da kommt er ja, der eine. Coeur Bub kannte seine Pflicht. Eine reiche Witwe? Wehe! Ja, er freit sie. Ich vergehe, o verruchter Bösewicht. Herzeleid und viel Verdruß, eine Schul und enge Mauern. Karo König, der bedauern und zuletzt mich trösten muß. Ein Geschenk auf art'ge Weise. Er entführt mich. Eine Reise, Geld und Lust im Überfluss. Dieser Karo König da muß ein Fürst sein oder König, und es fehlt daran nur wenig, bin ich selber Fürstin, ja. Hier ein Feind, der mir zu Schaden sich bemüht bei seiner Gnaden, und ein Blonder steht mir nah. Ein Geheimnis kommt zu Tag, und ich flüchte noch bei Zeiten. Fahret wohl, ihr Herrlichkeiten. Oh, das war ein harter Schlag. Hin ist einer, eine Menge bilden um mich ein Gedränge, daß ich kaum sie zählen mag. Dieser hier in grauem Haar ist ein Junker wohl vom Lande. Spröde halt ich ihn am Bande, und ich führ ihn zum Altar. Nach Paris, ein lustig Leben, brummt der Mann, so lach ich eben, bleibt doch alles, wie es war. Kommt das grämliche Gesicht, kommt die Alte da mit Keuchen, Lieb und Lust mir zu verscheuchen, ehe die Jugend mir gebricht? Ach, die Mutter ist's, die aufwacht und den Mund zu schelten aufmacht. Nein, die Karten lügen nicht. Ende von Die Kartenlegerin, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Zauberschwert von Franz Grillparzer, gelesen für LibriVox.org. In eines wüsten Schlosses Hallen lag, eingesperrt, bewacht von eines Drachenkrallen, ein Zauberschwert. Schon mancher suchte es zu heben, vergebens doch, der Drache machte alles beben im finstern Loch. Bis doch ein Paladin aus Franken vorm Schlosse hält, der oft schon kühn zerbrach die Schranken der Geisterwelt. Der Wagling eilt mit kühnem Mute zum finstern Grab und steiget rasch mit kühlem Blute den Gang hinab. Er kommt zur Gruft, der Drache brauset vom Nest hervor, des Ritters Damaszener sauset dem Vieh ums Ohr. Sein Rachen glüht im Feuer und Dampfe, sein Brüllen gellt durchs Schloss, bis doch nach langem Kampfe das Untier fällt. Das Schwert durchbohret seine Seite. Nach seinem Fall nimmt unser Ritter hin als Beute den Zauberstahl. Nun mähet gleich den fleißigen Schnittern im Ehrenmeer er unter allen schwachen Rittern der Welt umher. Doch endlich kam ein tapferer Fechter, des Stimme schallt dem ewig nimmermüden Schlechter eindonnernd, »Halt!« Sie fechten, doch im Kampf zerschellet der Talisman, und ach, der fremde Ritter fället den Wundermann. Ihr, die die Religion zu schänden Sophismen lehrt, merkt's euch, ihr führt mit frechen Händen das Zauberschwert. Zwar werden manches Mal die Schwachen von euch besiegt, doch muß der Weise euch verlachen, den ihr bekriegt. Den 5. Februar 1806. Ende von Das Zauberschwert, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Begegnung von Konrad Ferdinand Meyer, gelesen für LibriVox.org. Mich führte durch den Tannenwald ein stiller Pfad, ein tief verschneiter. Da, ohne daß ein Huf gehallt, erblickt ich plötzlich einen Reiter. Nicht zugewandt, nicht abgewandt kam er, den Mantel umgeschlagen, mir deuchte, daß ich ihn gekannt in alten, längst verschollenen Tagen. Der jungen Augen wilde Kraft, des Mundes Trotz und herbes Schweigen, Ein Zug von Traum und Leidenschaft berührte mich so tief und eigen. Sein Rösslein zog auf weißer Bahn vorbei mit ungehörten Hufen. Mich faßt's mit Lust und Grauen an, ihm Gruß und Namen nachzurufen. Doch keinen Namen hab ich dann als meinen eigenen gefunden, da Ross und Reiter schon im Tann und hinterm Schneegeflock verschwunden. Ende von Begegnung, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Winter von Adelbert von Chamisso, gelesen für LibriVox.org. In den jungen Tagen hatte ich frischen Mut, in der Sonne strahlen war ich stark und gut. Liebe, Lebenswogen, Sterne, Blumenlust, wie so stark die Sehnen, wie so voll die Brust. Und es ist zerronnen, was ein Traum nur war. Winter ist gekommen, bleichet mir das Haar. Bin so alt geworden, alt und schwach und blind. Ach, verweht das Leben wie ein Nebelwind. Ende von Winter, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.